Mal mit Tilman Uhrmacher. Wir sind unter euch. So, da sind wir live von der Nature One 2002 maximal auf Sunshine Live. Wir haben gerade ein nettes Interview gegeben für KUFA TV. Wann wird es ausgestrahlt, Sennert und Cassius von der KUFA in Saarbrücken? Die sind nämlich hier. Wann wird es ausgestrahlt? Nächsten Mittwoch, 17.30 Uhr, Erstausstrahlung. Natürlich unendliche Wiederholungen. Aber was für ein Programm, ja, für alle, die es nicht wissen? SAAT-TV. Unbedingt einschalten. Unbedingt einschalten, seht ihr alle unsere Fressen. Und jetzt pass auf. Heute Abend Nature One 2002. Ihr seid ja auch schon seit Jahren dabei mit dem KUFA-Zelt, dieses Jahr mit Sunshine Live. Ich habe richtig Geld gezahlt, dass ich hier sein darf und dass ich da mal auflegen kann, aber ich muss noch ein bisschen sparen. Ohne Thema können wir das gar nicht mehr bezahlen. Jetzt hör auf mit sowas, pass auf. Viel geiler ist ja auch, das ist ein geiles Open Air. Nature One, glaube ich, ist ohne Worte einmalig in Europa von der Größe her, von dieser Anlage her. Aber es ist ja so nicht ganz richtig, wenn ich das sage. Es gibt vom 16. bis 18. August noch ein großes Open Air, auch einmalig und dieses Jahr zum ersten Mal 3 Tage lang. Nämlich von Freitag bis Samstag, inklusive Electric Kingdom, inklusive Sven Fate, inklusive dem Transfloor am Samstag, inklusive KUFA TV zum Beispiel, logischerweise, gell? Und das ist am 16. bis 18. August auf der größten Burganlage in Deutschland, der, wie heißt die Burg eigentlich? Lichtenberg. Burg Lichtenberg. Lichtenberg, weil viele mal Lichtenfeld sagen. Lichtenberg bei Kusel, Leute. Direkt an der Autobahn. Wenn ihr nicht wisst, wo Kusel liegt, das müsst ihr spätestens seit der WM wissen. Das ist der Heimatort von Miroslav Klose. Ja? Jawohl. In der Nähe von Blaubach-Diedelkopf. Fast Weltmeister. Fast Weltmeister, genau. Und da findet vom 16. bis 18. August das Mixery Castle statt. Und vielleicht mal ein kleiner Überblick, wer wird alles dabei sein? Ich kann das da nicht alles aufzählen, das wisst ihr, glaube ich, besser. Also Tilman Uhrmacher ist dabei. Es ist ja unwichtig. Der Sennert ist dabei. Auch ganz wichtig, extrem ganz wichtig. Bespem ist dabei, Marusha ist dabei, Tom Novi ist dabei. Sven Fett ist dabei. Dr. Motte ist Sven dabei. Sven Fett ist dabei, Motte. Taucher ist dabei. Steve Buck ist dabei, Tobi Neumann ist dabei. Es ist so wie Dalli Dalli, Achtung. DJP. DJ Luna ist dabei. Tando. COP Project. Tandu, bekannt von Ayla, ist dabei, hat der Gäste schon gesagt. Ja, Punkt Abzug. Und natürlich Taura. Punkt Abzug, auch schon ein Doppler. Ja. Okay, wir üben noch. Also, ja, auf jeden Fall, ihr habt mal so einen kleinen Überblick, was am 16. bis 18. August stattfindet in Kusel. Tom Novi ist dabei. Tom Novi, ja, Punkt Abzug. Autotune ist dabei. Ja, genau. Mr. X ist dabei. Elektro Kicken komplett ist einfach dabei. Hadi ist dabei. Cindy ist dabei. Ja, guck mal da. Woody ist dabei. Woody ist auch dabei. Also ihr seht, das wird eine ganz, ganz große Sache. Mixery Castle 2002. Ist dabei und Festus Moll sind auch noch dabei, aber ist jetzt scheißegal. Und das heißt, also ihr kommt aus dem Feiern gar nicht raus. Nächste Woche fahren wir alle nach Zürich. Pass mal auf, Cassius, pass auf. Ich mache auch nochmal eine Durchsage im Radio. Ja. Kriege ich Karten fürs Partisanenboot nächste Woche in Zürich? Machst du das klar für mich? Du, Tilman, du bist da gebucht, du legst da auf. Nein, das nicht, aber ich möchte einfach nur feiern. Na ja, klar. Gut, das wollte ich jetzt wissen. Also, Mixery Castle, ganz tolle Sache. Müsst ihr unbedingt da sein, 16. bis 18. August. Aber das werden wir euch alles nochmal das nächste Wochenende verklickern. Und auch am Wochenende drauf haben wir noch eine Sendung vorher, wo wir sagen können, was genau passiert. Da werden wir euch nochmal draufschalten, euch beide. So, und am Mittwoch Ausstrahlung Nature One, KUFA TV. Und noch was, wir sind anders. Denn wir sind die Macht der Nacht. Wir haben es immer gebracht. Alles klar.

1 maximal. Mit Tillmann Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Ja, aber nicht nur mit dem. Eric SSL ist da und der hat ja auch letztes Jahr schon ein bisschen mitgewurschtelt bei der Nature One. Macht aber Spaß, Eric, oder? Also Nature One macht besonders viel Spaß. Also ich bleib dabei, es ist die schönste Freiluftveranstaltung und die bestorganisierteste und die, wo du wirklich merkst, dass die Leute zum Feiern herkommen. Also ich bin jetzt wirklich nochmal überall durchgegangen und es ist ganz egal, wo du bist, ob du vom Thunderdome bist, ob du ins Hauszelt reingehst, ob du zu den einzelnen Bunkern gehst. Es gibt hier überhaupt gar keine Aggressivität, sondern die Leute sind total friedlich drauf, feiern miteinander und es ist wirklich eine große Familie. So wie es eigentlich früher immer war und wie es eigentlich immer noch sein sollte, aber wie es irgendwie bei vielen Veranstaltungen nicht mehr ist. Ja, das liegt vielleicht an der gesamten Situation oder auch an vielen Veranstaltern, kann man nicht genau sagen, an den Leuten vielleicht selbst, wie auch immer, vielleicht sind wir auch schon zu alt und zu ruhig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Eric wird es hier übernehmen, bis 5 Uhr, maximal auf Sunshine Live. Ravers Nature kommt nämlich gerade, und genau auf die haben wir nämlich jetzt gewartet. Eric, den werden wir zusammen interviewen. Ravers Nature, wir sind schon auf Sendung, Jungs, komm mal rein, Ralf hier. So, die sind nämlich schon, das ist schon alles klar, die kennen uns nicht. Habt ihr gerade ein Gebissproblem? Nein. Also, Eric wird das jetzt übernehmen. Ravers Nature ist bei uns im Interview. Ihr spielt nämlich nachher um 4.10 Uhr live. Und Live-Act auch nicht zum ersten Mal bei Nature One, oder? Nein, ich glaube zum 7. Mal. Wie oft? Also auch schon Inventar. Letztes Jahr war das 7. Mal. Letztes Jahr war der, glaube ich, 7. Mal. Muss 8. Mal sein eigentlich. Ich weiß nicht, das 8. Mal ist es Nature One. Wart ihr immer dabei? Wir waren immer dabei. Ja, dann ist er das 8. Mal hier. Ja, und das freut mich natürlich sehr. Ihr seid ja schon die Urgesteine dann praktisch. Da kann man euch mal ganz kurz fragen. Wie ist denn das der Unterschied zum ersten Mal, zur ersten Nature One und heute? Den könnt ihr ja, glaube ich, am besten schildern. Also ich meine, das ist natürlich immer wieder ein Erlebnis. Allerdings, was vielleicht bei uns erstaunlich. Was hat sich verändert? Wie war die Entwicklung hier? Was sich verändert, sind dann hier die Ausmaße haben sich verändert, die Aufbauten haben sich verändert. Es wird halt von Jahr zu Jahr schon geiler. Also gerade hier auf der Open-Air-Bühne mit der Konstruktion in der Mitte, mit dem Lichtspiel, alles schon sehr geil. Also die entwickeln sich auch weiter und mit sehr großen Schritten. So, also das sind die echten Nature One-Kenner, die waren schon länger da, als ich da war. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an Eric weiter. Eric moderiert jetzt maximal zu Ende, weil Tillmann auflegen geht bei Energy. Ja, habt ihr aber keine Probleme, glaube ich. Für das Interview, Eric kann das sehr gut, sonst hätte ich ihn nicht hier stehen. Vor allem hat er das gleiche T-Shirt an, kann schon mal gar nichts schief gehen. Um 4.10 Uhr spielen die Jungs auf der Bühne. Kleine Schmankerl noch. Low Spirit Party in Berlin, da haben wir uns ja auch ein bisschen unterhalten. Bei euch kommt eine ganze Menge Neues, denke ich mal. Wir wollen euch auch mal direkt im Studio haben. Wie voll waren wir denn noch an dem Abend oder war es gemäßigt? Also ich habe ganz schön einen Sitzen gehabt. Du warst. Also ich habe gerade einen Bruder getroffen, der wusste gar nichts mehr. Ja, also doch, er hat mich noch erkannt. Ja, der Schmankerl, ich denke mal, der Tillmann war ja auch recht angeheitert. Also, ja, er war besoffen, sag doch besoffen, ich war besoffen. Ja, gut. Hat er keine Sendung? Ja, gut, ich habe gut gefeiert, also ich meine. Erst nach dem Auftritt, aber es hat dann schon irgendwann mal gereicht. Irgendwann war mal Schicht, also er sagt, pass auf, tschüss, ab ins Hotel. Ich war in der Halle, als ich irgendwie rausging, ich weiß auch nicht, was da los war. Aber wir sind alle gut nach Hause gekommen. Jetzt geht das Mikrofon an Eric SSL von Sunshine Live und er macht jetzt maximal bis 5 Uhr für euch weiter. Okay, Tillmann, du gehst zu Energy und legst dort ein Sunshine Live T-Shirt auf. Das finde ich natürlich besonders geil. Löcher mal die Jungs hier ein bisschen jetzt. Habe ich kein Problem mit. Wir haben letztes Jahr schon das Interview zusammen gemacht. Platz dieses Jahr auch. Jetzt sind wir natürlich dieses Jahr in einer sehr glücklichen Situation, weil Ravers Nature, Hands Up Ravers 2002 ja ziemlich gut läuft im Augenblick. Ne? Habt ihr das absichtlich zur Nature One so rechtzeitig released oder war es reiner Zufall? Ja, also das ist keine Absicht, ey. Die kam ja irgendwie kurz vorm Sommer und die war halt geplant irgendwie, dass es schon zur Love Parade da ist. Dass sich das jetzt so ergeben hat, ist natürlich glücklich für uns, aber das war jetzt nicht unbedingt Absicht, aber ein glücklicher Umstand. Jetzt ist ja Nature One ist ja für euch schon das Hauptevent eigentlich im Jahr, ne? Denn jetzt ist Nature One ist euer größter Auftritt eigentlich, den ihr im Laufe des Jahres habt. Ja, also wie gesagt, ich meine, gut, erstens mal Nature One ist natürlich für uns ein großer Auftritt, ist auch sehr interessant für uns, finde ich also auch mit einem der besten Open-Air-Festivals überhaupt. Aber wie gesagt, wir spielen ja auch zum Beispiel im Ausland auf großen Gigs und so weiter. Aber wie gesagt, auf Nature One zu spielen ist halt immer was Besonderes. Auch jedes Mal wieder für mich neu, also wir haben auch schon lange dabei war. Also wie gesagt, schon etwas Tolles. Was ich besonders schön fand, im letzten Jahr hat man das gut mitbekommen, die Leute kennen euch ja hier auch schon. Ne? Das ist also wirklich so, in dem Augenblick, wo Ravers Nature, auch im letzten Jahr hattet ihr ja nur gerade mal nichts in den Charts drin, letztes Jahr. Aber ihr seid auf die Bühne gekommen im letzten Jahr und die die Leute haben einfach nur noch gebrüllt und gegrölt die ganze Zeit durch. Ist es so, dass ihr so eine Art Maskottchen mittlerweile von der Nature One geworden seid, weil ihr jedes Mal dabei seid? Ja gut, Maskottchen jetzt von Nature One, ich weiß nicht genau, ob man es so ausdrücken kann. Ich meine, den Vorteil, den wir haben, das heißt Vorteil, ich meine, das ist halt so ein Ding, was wir fahren, dass wir halt schon irgendwie aufs Publikum eingehen und mit dem Publikum auch arbeiten. Also ich auch am Mikrofon und dass wir halt schon so ein bisschen das Ganze stimmungsmäßig machen. Also nicht so unser Ego-Ding durchziehen, sondern auch ein bisschen mit dem Publikum arbeiten, was auch relativ gut ankommt. Und der Sound ist halt auch, sagen wir mal so, ich will es jetzt nicht so prollig ausdrücken, aber der ist halt schon sehr massenkompatibel und kommt da bei den Leuten gut an. Und das ist einfach für uns das ist auch das Wichtigste. Und eben das, die Natur des Ravers muss eben angesprochen werden. Versteht ihr euch selber als so eine Art Live-Act der alten Schule noch? Also ich würde nicht sagen, dass wir das Live-Act der alten Schule sind. Also auch mal, wenn man überlegt, wir sind jetzt, machen das seit 10 Jahren. Also auch wir haben uns ja irgendwo weiterentwickelt. Das Konzept natürlich an sich, also sage ich mal jetzt eher als MC auch zum Teil und die Bühnenshow, das ist zwar in dem Sinn gleich geblieben, aber vom Sound und so weiter entwickeln wir uns ja auch weiter. Aber ich sage mal, von der Stimmungsmache her, denke ich, so wir als Live-Act, also ohne jetzt arrogant zu wirken, ist das, glaube ich, in Deutschland schon ziemlich einzigartig. Also so wie wir uns präsentieren, denke ich mal. Also wenige, die auch, ich meine, es gibt halt solche Live-Acts, die halt dann wirklich auch 100% live spielen, die sich auf ihr Ding konzentrieren, was bei mir höchste Hochachtung findet, weil es sehr schwierig ist. Und wir, bei uns ist halt so ein Halb-Halb-Ding, aber wir sind halt eher die, die so ein bisschen, so ein bisschen Stimmung machen wollen, weil es uns einfach auch entgegenkommt und weil wir das auch so wollen und weil wir glauben, dass es auch den Leuten so gefällt. Von daher fahren wir halt eher so diese Schiene und ja, also ich würde sagen, das ist halt unser Weg, den wir so eingeschlagen haben schon seit Anfang an, den wir auch so, also in der Art, wie wir es auf der Bühne präsentieren, konsequent weiterverfolgen. Also das ist halt das, was bei mir so den Eindruck immer hat. Also wenn ich euch live sehe, dann denke ich, geil, das ist wirklich so wie früher. So wie man früher Partys gefeiert hat. Und das ist eigentlich für mich so das wahre Oldschool eigentlich, was ihr auf der Bühne ja, so ein bisschen... Oldschool ist ja immer sehr angesagt. Ja. Nee, also das haben wir uns wirklich behalten, und weil wir halt wirklich auch glauben, dass es eben das Ding ist. Und ich meine, gut, da kann man sagen, so wie es früher war, klar war es früher auch so. Und ich glaube auch, dass so wie es in den Anfangszeiten war, dass das immer noch funktioniert. Und der Erfolg auf der Bühne gibt uns ja recht. Also es muss nicht jede Single in den Charts sein, aber trotzdem der Erfolg, den wir auf der Bühne haben, gibt uns immer halt auch die Kraft weiterzumachen. Und von daher ist es halt auch schon eine schöne Sache, irgendwie live zu spielen. Ist ja auch manchmal nicht schlecht, wenn eine Single dann auch mal wieder in den Charts landet, ne? Kommen wir von dem Alten zu den neuen Sachen mit der nahtlosen Brücke. Ravers Nature, war mit Hands Up Ravers, war glaube ich 95 oder so, war das? Das dürfte sogar noch eher gewesen sein. Ich dachte, nee, 95, das Hands Up Ravers war 93. 93, also schon eine ganze Weile her. Was hat euch jetzt dazu bewogen, ausgerechnet die Nummer nochmal rauszukoppeln? War es eure erfolgreichste? Erfolgreichste war das eigentlich gar nicht. Weil es war eine Nummer, die nur auf dem Indie-Label kam. Die war, also es war eine sehr erfolgreiche Vinylplatte. Ich glaube, die hat damals 20.000 verkauft, was ja sehr viel ist, gerade im Indie-Bereich. Aber das ist eine Platte, nach der wir immer wieder gefragt werden. Immer wieder, spiel doch mal die Hands Up Ravers, spiel doch mal die Hands Up Ravers. Allerdings ist es halt eine Nummer, die damals sehr schnell war. Die war bei 190 BPM und das kann man halt heute einfach nicht mehr machen. Und dann haben wir uns überlegt, ja gut, machen wir eine neue Version. Die haben wir angetestet und es lief ganz gut. Dann haben wir überlegt, ja gut, bringen wir die halt raus. Und jetzt ist die rausgekommen. Okay, aber es ist, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, weil was ja momentan so das Beherrschende ist mit Coverversionen. Aber wie gesagt, was ich ja schon erwähnt habe, die Nummer war halt schon damals eigentlich das Ding und die Leute haben halt nachgefragt. Und dann haben wir uns wirklich überlegt, also auch weil die persönlich mir auch sehr gut gefallen hat, wie könnte man das für heute umsetzen und eigentlich auch in Bezug auf das Live-Spielen dann, wie wir gemerkt haben, dass es beim Publikum eigentlich sehr gut ankommt, auch in dem Sinn, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das als Single. Ja, wobei es ja auch ein Remake ist. Es ist ja ein feiner Unterschied zwischen einem Remake der Originalinterpreten und einer Coverversion, ne? So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es nicht das einzige bleibt von euch. Ihr habt eine ganze Menge neue Sachen geplant. Kann man da schon ein bisschen plaudern? Ja, also gut, wir haben jetzt ein neues Projekt. Der ist ein DJ mit Namen Bas Molendag. Die wird es demnächst veröffentlicht auf Low Spirit. Dann arbeiten wir auch an verschiedenen Projekten, teilweise mit Marusha auch wieder zusammen. So ab und zu, wenn Zeit ist. Ja, neue Single natürlich dann von Ravers Nature, werden wir jetzt auch mal in Angriff nehmen. Ja, und gut. Es gibt noch so ein paar andere Projekte, die wir bei anderen Labels haben, da wo wir mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, auch mit namhaften Künstlern, also auch mit dem Cirillo zum Beispiel, wo wir jetzt eine neue Single machen. Dann mit dem Mike Maurice von Resistance D sitzen wir an einer neuen Single dran, die wir jetzt machen werden. Und mit dem haben wir auch ein Projekt zusammen. Und das sind halt so Sachen, die in der nächsten Zeit alle fertig werden müssen und die dann auch veröffentlicht werden müssen. Ja, das Problem ist, die Plattenfirmen drücken dann und sagen, ja, was ist denn jetzt? Jetzt war die letzte, jetzt muss mal die nächste kommen. Und wir haben halt zwei Jahre lang auch, sind wir ja nicht mehr aufgetreten. Da haben wir halt so viele andere Sachen gemacht. Die hatten halt alle angefangen und die muss man halt alle auch weiter konsequent weiterverfolgen. Und wenn man halt wieder anfängt zu spielen, dann wird die Zeit schmäler zum Produzieren und dann steckt man halt manchmal so ein bisschen in der Bedrohung. Aber es hilft alles nichts, es muss halt gearbeitet werden. Ja, mein Gott, muss ja auch ein bisschen Kohle reinkommen, damit man weitermachen kann. So, wann seid ihr dran? Bitte? Wann ihr dran seid nachher? 10:04. 10:04, so schauen wir auf die Uhr. Okay, dann solltet ihr euch vielleicht noch ein bisschen bereit machen. Was gibt's nachher für Nummern zu hören? Was gibt nachher zur Nummer zu hören? Ja, es wird die erste Nummer, die wir spielen, das ist eine Nummer, die wir für eine Großveranstaltung in der Schweiz geschrieben haben. Die kam unter Reverse Nature raus, featuring einen Schweizer DJ, die NGD. Das war die Hymne einer Veranstaltung in der Schweiz, die in der Schweiz auch in den Charts war, sehr hoch. Die spielen wir zuerst. Ja, dann werden wir spielen, ja, dann halt zwei Nummern von uns, die letzten zwei Singles, einmal das Wie Destiny, dann die Wutschi Bam und als letzte werden wir dann die Hands Up Ravers spielen. Alles klar. So, dann freuen wir uns auf euren Live-Gig. Euch weiterhin viel Erfolg und wir werden noch einiges von euch hören in maximalen Besserschein Live-Gig. Ich gehe davon aus. Okay, alles klar. Viel toi, toi, toi für den Auftritt, gell? Vielen Dank. Okay, das war Ravers Nature im Interview bei Maximal auf Sunshine Live und das natürlich live von The Nature's One. Also, um 10:04 werden die Jungs auf der Bühne sein. Bis dahin hört ihr noch ein bisschen West. Bam, die letzten Takte. Naja, 20 Minuten ist er noch dran. Viel Spaß. RWR1 Maximal Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. Bye. weiß, du liebst nur mich. Ich zeig dir meine Samurai. Underground. I'd never been here before, and I love to dance. I love death. We'll be right back. baby, baby. Baby, baby. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. So, das war für euch das Set von Westbam auf Maximal. Und zwar auf Sunshine Live, direkt live von der Nature One. Westbam für euch in the Mix.